stolz, dass ich ein Deutscher bin. Deutsch ist mein Fühlen, Deutsch ist mein Sinn. 2000 Jahre unser Land hielt einem Ring von Feinden stand. Weil im Mardau ein einig Volk trotz der Gefahr. Deutscher Erfindergeist erstellt alle Motoren in der Welt. Raketen, Raumfahrt, Fliegerei empfingen deutsche Jugend weit. Liebig Genie, dreifach die Feldfrucht durch Chemie. Kopernikus und Luther hält die ganze Welt, weil sie beschert. Die Freiheit und vom Erdenbau ein Bild nach Wirklichkeit genau. Gutenbergs Druck das Wissen zu den Völkern trug. Das neue Weltbild ward erschaut, in Deutschland und noch ausgebaut, durch eine Dichterdenkerschau, wie sie die Welt noch nie gebaut. Stillstand in Gunst, in Deutschland Wissenschaft und Kunst. So viel schuf nie ein Volk der Herd an irdischen und ewigen Wert. Zu Höhen anderer Länder Glück, zu Wein mit himmlischer Musik. So deutscher Geist verbindend sich erweist. Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin. Deutsch bleibt mein Fühlen, Deutsch bleibt mein Sinn. Wenn die Regierung auch betrügt, Rundfunk und Fernsehen weiter lügt. Ich bleibe, was ich war, ein Deutscher immer da. Wenn die Regierung auch betrügt, Rundfunk und Fernsehen weiter lügt. Ich bleibe, was ich war. Ein Deutscher.